In diesem Augenblick wurde die Tür leise geöffnet und ins Zimmer trat, sich schüchtern umblickend, ein junges Mädchen. Alle wandten sich mit Erstaunen und Neugier ihr zu. Raskolnikow erkannte sie nicht gleich auf den ersten Blick. Es war Sofia Semjonowna Marmeladowa. Gestern hatte er sie zum ersten Mal gesehen, aber in einem Augenblick, in einer Umgebung und in einem Aufzug, dass in seiner Erinnerung das Bild einer ganz anderen Person haften geblieben war. Jetzt war es ein einfach und sogar ärmlich gekleidetes Mädchen, noch sehr jung, ja nahezu kindlich, mit bescheidenem und anständigem Wesen und mit einem klaren, aber anscheinend verängstigten Gesicht. Sie hatte ein sehr einfaches Alltagskleidchen an und auf dem Kopf einen alten Hut von früherer Mode. Nur in der Hand trug sie den Sonnenschirm von gestern. Als sie nun plötzlich ein Zimmer voll von Menschen erblickte, wurde sie nicht bloß verlegen, sondern gänzlich verwirrt, erschrak wie ein kleines Kind und machte sogar eine Bewegung, als wollte sie wieder weggehen. »Ach, Sie sind es«, sagte Raskolnikow überaus verwundert, und plötzlich wurde er selbst verlegen. Er dachte sofort daran, dass die Mutter und die Schwester aus dem Brief Luschins schon etwas von einem gewissen Mädchen von verrufenem Lebenswandel wussten. Soeben hatte er noch gegen die Verleumdung Luschins protestiert und erwähnt, dass er dieses Mädchen gestern zum ersten Mal gesehen habe, und plötzlich trat sie herein. Er erinnerte sich auch, dass er gar nicht gegen den Ausdruck von verrufenem Lebenswandel protestiert hatte. Dies alles fuhr ihm unklar und in einem Nu durch den Kopf. Als er sie aber aufmerksamer anblickte, sah er auf einmal, dass dieses erniedrigte Wesen sich ohnehin schon so bedrückt fühlte, dass sie ihm plötzlich leid tat. Als sie aber zurückwich und schon weglaufen wollte vor Furcht, drehte sich etwas in ihm gleichsam um. »Ich habe Sie nicht erwartet«, beeilte er sich zu sagen, sie mit dem Blick zurückhaltend. »Setzen Sie sich bitte, Sie kommen sicher im Auftrag von Katharina Iwanowna. Erlauben Sie, setzen Sie sich nicht hierhin, sondern dorthin.« Bei Sonjas Eintritt war Rasumichin, der auf einem der drei Stühle Raskolnikows gerade neben der Tür gesessen hatte, aufgestanden, um ihr zum Hereintreten Platz zu machen.